aus dem Englischen übersetzt von Hubert von Bechtolzheim und Marianne de Barde. Den zweiten Teil hören Sie heute in einer Woche um die gleiche Zeit, Samstagnacht natürlich um 0.05 Uhr. In den Hauptrollen sprachen Steve Gardiner, Hans-Peter Halwachs, Inspektor Gordron, Werner Schumacher, Captain Bevis, Hans-Jörg Felmy, Judy Clark, Christine Davis, Celia, Hannelore Hoger und Peter Kalder, Gerd Andresen. In den weiteren Rollen sprachen Ursula Langrock, Ellen Xenakis, Hans Bernhard, Antje Hagen, Gerd Keller, Rolf Dienewald, Peter Klein, Robert Rathke, Helena Elka und Ulrich Del Mestre. Die Regie führte Heiner Schmidt. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1972.